Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Unglücke. Und ich frage euch, welche Unglücke und welche Katastrophen habt ihr schon erlebt, habt ihr mitgemacht? Vielleicht Wirbelstürme, vielleicht Flugzeugabstürze, vielleicht Brände, irgendwelche schlimmen Brände oder vielleicht seid ihr mal in einem Aufzug stecken geblieben. Und welche Unglücke habt ihr schon verursacht, willentlich oder vielleicht aus Versehen? Wenn ihr mit mir reden wollt, die übliche Telefonnummer, unter der ihr mich hier live in Köln im Studio erreicht, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erste Anruferin heute Nacht ist Niki und Niki ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, Niki, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Also, das Thema ist Unglücke, heißt Unglücke. Ja. Was hast du schon erlebt oder verursacht? Mir ist im Urlaub im Juli mein Freund ums Leben gekommen. Mhm. In diesem Jahr? Ja, heute genau vor 4 Monaten ist er gestorben. Ja. Was ist da genau passiert? Ja, wir hatten einen Streit und er ist dann aus dem Hotel gelaufen, hat seine Sachen gepackt und... Wo war das? Auf einer Kanarischen Insel. Ja. Und ich bin hinterher gelaufen und irgendwann hat er aber nach langem Hin und Her zu mir gesagt, zisch ab, und ich bin dann auch gegangen und bin wieder in unser Hotelzimmer gegangen, eigentlich auch mit dem Vorsatz, ich gehe nochmal zu ihm zurück darunter und das kam dann aber nicht dazu, weil meine Tochter, die auch den Streit mitgekriegt hatte, so unruhig war und ich schlief, und dann dachte ich warte jetzt, bis sie schläft, und irgendwann bin ich selber aber auch eingeschlafen. Und als ich dann morgens um 6 aufwachte, dann habe ich ihn gesucht, aber da war alles schon passiert. Was war passiert? Ja, ich habe es dann erst vormittags irgendwann erfahren, nachdem ich noch lange hin und her gesucht und geguckt hatte, wo er denn sein könnte. Und also du hast erst alleine gesucht? Ja, ich habe am Flughafen angerufen, und weil ich dachte, vielleicht ist er nach Hause geflogen, war aber gar kein Flug zu uns. Und wo hast du noch gesucht? Irgendwann haben wir dann beschlossen, wir gehen jetzt raus und warten und gucken, und dann erhielt ich aber die Nachricht, dass er eben verunglückt sei und im Krankenhaus liegt, im Koma. Und was für ein Unglück war das? Ja, er hatte sich auf eine Mauer gesetzt und ist von dieser Mauer wohl im Schlaf hinten über in eine Tiefgarageneinfahrt gefallen. Also diese Mauer war auf der einen Seite niedrig, dass man so sitzen konnte, und auf der anderen Seite ging es halt 5 Meter oder 4,50 Meter tief, und da ist er wohl im Schlaf runtergefallen und hat sich den Schädel zerschmettert und lag dann eben noch 4 Tage im Koma. Und Lag er doch in einem Krankenhaus oder ist er noch nach Deutschland? Nee, er war überhaupt nicht transportfähig, also er konnte noch nicht mal von einem Ort in den anderen dort transportiert werden. Er ist nicht mehr aufgewacht? Nein. Warst du die ganzen 4 Tage bei ihm? Ich durfte zu den Besuchszeiten da sein, und es war natürlich auch noch immer, meine Tochter war im Hotel, und dann habe ich mehr oder weniger, wenn ich durfte, in den Besuchszeiten bei ihm am Bett gesessen. Habe mit ihm geredet, seine Hand gehalten, was man so dann noch tun kann. Ne? Also es war ganz klar kein Selbstmord? Es wird nie geklärt werden, also ob es ein Mord, ein Selbstmord oder ein Unfall gewesen. Jetzt nach 4 Monaten hat mich die Staatsanwaltschaft angerufen und hat gesagt, sie hätten ja ganz vergessen, mich zu verhören. Ich warte jeden Tag auf eine Vorladung. Woher kommt diese These mit dem Eingeschlafensein? Kann man das irgendwie organisch nachträglich noch ermitteln, irgendwie rausfinden? Es wurde gesagt, also wenn jemand bei vollem Bewusstsein irgendwie stürzt, dann würde irgendeine Reaktion eintreten, also die Arme hochziehen oder irgendwas. Ne? Weswegen hattet ihr gestritten? Ja, es war Stunden vorher hat er sich von mir geärgert gefühlt, was er da aber nicht gesagt hatte, und abends hat er dann irgendwie zu mir gesagt, hat er mich eben deshalb, ich hatte am Pool mein Bikini-Oberteil ausgezogen, das hatte ihm nicht gepasst, und erst fünf Stunden später hat ihn das erst aufgeregt. Da war das aber alles vorbei, da hatten wir Abendbrot gegessen und alles, und dann... Da kam das hoch und raus. Ja, ganz plötzlich. Also letztendlich eine Lappalie, ne? Sagst du. Ja, sag ich. Für ihn sicher nicht, ich weiß es nicht. Ja. Und deshalb habt ihr so heftig geschritten, dass er abgehauen ist dann an dem Abend? Ja, also irgendwie kam ihm das dann wohl hoch, und er fing an, mich anzubrüllen, und dann packte er seine Sachen, ich kriegte den gar nicht so ruhig. Ich habe gesagt, was machst du denn, sag ja auf, und ja, wie gesagt, bin ich auch hinterhergelaufen und... Deine Tochter, ist das euer gemeinsames Kind? Nein, nein, das ist meine Tochter. Und wie lange warst du mit dem Mann zusammen? Ja, leider nicht sehr lange. Also wir kannten uns 7 Monate. Mhm. Und ja, war unser erster gemeinsamer Urlaub. Mhm. Und am 3. Urlaubstag ist das Ganze dann geschehen. Warst du dabei, als er dann gestorben ist? Nein, das war leider außerhalb der Besuchszeit. Wir waren vormittags im Krankenhaus gewesen. Seine Tochter war noch dahin geflogen, mhm, gekommen mit ihrem Mann. Mhm. Und wir waren vormittags im Krankenhaus und ich wollte dann als Nachmittag auch nochmal ins Krankenhaus, aber die Besuchszeit fing erst um 4 an und erst um 3 gestorben. Und die Rücküberführung nach Deutschland, hast du ihn da begleitet? Seid ihr im selben Flugzeug geflogen? Ich wäre mit ihm im selben Flugzeug geflogen, aber dann war eben meine Tochter, die gesagt hat, das kann sie nicht, sie hat keine ruhige Minute in dem Flugzeug, und dann sind wir 2 Tage vorher geflogen. Wie alt ist deine Tochter? Die ist 13. 13 Jahre, also sie hat das alles voll mitgekriegt. Dann, ja. Ne? Wie ist es dir denn da gegangen und ergangen, während dieser 4 Tage zum Beispiel? Also, ja, also ziemlich beschissen natürlich. Und ich am besten, trotz, also, was heißt, also, ja, es ging mir schlecht, aber am besten ging es mir, wenn ich bei ihm sein durfte und konnte. Und, naja, und als es dann vorbei war, habe ich mir gedacht, also ich am liebsten, oder geht es mir heute noch, am liebsten würde ich auch nicht mehr sein wollen. Mhm. Du hast diesen Mann sehr geliebt. Ja, also es war so, dass ich vorher immer irgendwie Beziehungen hatte, wo, das waren alles so, ich sag wirklich Arschlöcher, ne? Mhm. Dann war ich mal das nebenbei oder mal auch so Unzuverlässigkeiten und so, und diesmal war das wirklich so, also mein Freund, der war 1,5 Jahre vorher selber verwitwet, ne? Mhm. Und der, also es war einfach... Wie alt war er? 46, 10 Jahre älter. 46, Und es war einfach so, dass ich für mich so dachte, ich habe endlich mal den Richtigen gefunden, der war fürsorglich und für mich da und war immer hier, mit dem habe ich viel Zeit verbracht, und es war einfach was anderes als sonst. War es denn so vorher, also zu Hause oder vielleicht auch im Urlaub, während des Urlaubs, dass ihr euch schon öfters mal so gekabbelt habt und gestritten habt, oder war das nur auch gerade noch eine Ausnahmesituation, dass also ihr euch da gestritten habt? Natürlich ist es so, dass es jeder sein Leben vorher anders gelebt hat und dass man sich erstmal annähern muss, und da gab es schon Differenzen, aber zu Hause haben wir die immer mit Kompromissen oder in Ruhe beigelegt, und natürlich haben wir uns auch mal gefetzt. Also im Rahmen des Normalen aber alles. Ja. Des Üblichen. Gut, meistens, wenn er mal irgendwie was getrunken hatte oder so und dann kam es zu einem Streit, dann haben wir aber nachher gesagt, gut, also komm, und dann ging das auch wieder, und da war es dann eben aber nicht so. Ne? Wie lange wart ihr da im Urlaub gewesen, als das passiert? 3 Tage. 3 Tage erst. Mhm. Und du bist natürlich dann auch abgereist danach. Ja, es war dann natürlich noch viel zu... Also erstmal ist er dann ja nach 4 Tagen erst gestorben, also der unser war ja ein paar Tage vorher. Und nach seinem Tod gab es da eben noch alle möglichen Dinge zu erledigen, und dann musste erstmal wieder eine Umbuchung stattfinden, und das mitten im Sommer, das war natürlich nicht so einfach, und dann, wie gesagt, konnten wir 2 Tage vor Urlaub nach Hause fliegen. Nun sind einige Monate vergangen, wie geht es dir heute, Niki? Ganz schlecht. Ganz immer nur weiterhin, also ich sitze hier manchmal und weiß nicht, ob ich... Es ist so schwankend, ne? Hast du dir irgendwie auch Vorwürfe, dass ich meine wahnsinnige Vorwürfe, ja. Dass du zu heftig mit ihm umgegangen bist? Nee, dass ich einfach... Ich denke mal, so ein Streit ist ganz normal, auch im Urlaub, gerade dann, wenn man wirklich 24 Stunden aufeinander hockt und so weiter, aber das dann nur so enden muss, ne? Und ich mache mir eben diesen Vorwurf, dass ich nicht, nachdem er gesagt hat, ich gehe und zisch ab, dass ich gegangen bin und mir ja mit dem Vorsatz gegangen bin, gleich nochmal zu ihm zu gehen. Und das nicht getan habe. Also das ist der Hauptvorwurf, den du dir machst, nicht, dass du den Bikini ausgezogen hast. Und das Ich denke, dieser Streit, mein Gott, man hätte, wenn es irgendwie in Ruhe abgelaufen wäre, oder er hätte jetzt nicht verunglückt, dann hätte man sich da ja auf irgendeinen Kompromiss einigen können, oder ich hätte gesagt, gut, dann ziehe ich den an, wenn ihn das so stört. Das hat er mir vorher nicht gesagt. Wir hatten zu Hause noch drüber gesprochen, da hatte er gesagt, ja, das macht ja jeder, und es hat auch jede Frau da so gesessen und oder gelegen, und ist in dem, ich hab mit keinem Gedanken da irgendwie gehabt, ich ärgere ihn damit, ne? Und er fühlte sich aber unheimlich von mir geärgert. Er war eifersüchtig. Denke ich mal, aber wie gesagt, hat er das auch nicht sofort gesagt, sondern eben später. Und ich denke, wie gesagt, so ein Streit kann vorkommen, nur eben mache ich mir diesen Vorwurf, dass ich nicht nochmal zu ihm gegangen bin, weil ich denke, ich hätte es einfach dann abwenden können, ne? Niki, hast du Menschen, mit denen du dich aussprechen kannst im Moment, denen du das alles auch so erzählen kannst? Ach, am Anfang war es natürlich so, dass viele Leute dann irgendwie für einen da waren, oder was heißt viele Leute, also meine Freundin speziell, und Nur inzwischen ist natürlich für jeden irgendwie der Alltag wieder eingekehrt. Mhm. Manche Leute sagen, ja, nun komm und nun musst du mal wieder Boden unter die Füße kriegen. Und das so. Leben muss weitergehen, eben. Sagt sich so leicht dahin. Ja, ne? Ein paar Monate ist nichts eigentlich. Ne? Ich weiß bis heute nicht, wie es weitergehen soll. Dann wird es jetzt abends um fünf dunkel und diese Weihnachtszeit, die bevorsteht. Und es ist einfach nur schrecklich. Und ich, ja, wie gesagt, am liebsten würde ich auch nicht mehr sein, aber ich muss, weil ich bin alleinerziehend, weil ich habe keine Eltern, meine Tochter hat keinen Vater mehr und wir sind also ganz alleine und insofern muss ich hier bleiben. Ich kann noch nicht mal sagen, ich gehe jetzt auch. Ne? Liebe Niki, ich möchte dir anbieten, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein bisschen redest. Möchtest du das annehmen? Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist gar nicht schaden und das ist auf jeden Fall ganz gut, noch ein bisschen zu reden. Weil unsere Zeit ist ja begrenzt jetzt hier in der Sendung. Ja, klar. Du wirst gleich von uns zurückgerufen. Wenn wir uns jetzt verabschiedet haben, leg bitte auf und dann ruft die Petra dich an. Und ich wünsche dir, dass du die Kraft hast für diese Trauerarbeit, die noch vor dir liegt jetzt die nächste Zeit. Tja, ich kann im Moment nichts weiter tun, als halt jeden Tag irgendwie zum Friedhof zu gehen. Sag mal, fällt mir gerade an, ich habe mal eine Bitte. Und zwar hatte ich am Anfang immer irgendwie so gesucht, ob es irgendwie vielleicht jemand gibt, dem auch sowas passiert ist. Also gerade nach einem Streit, so in der Art. Ne? Ja. Und möchtest du gerne einen Kontakt haben? Ja, es wäre nicht schlecht, obwohl während der Sendung kann man bei euch nicht anrufen. Das habe ich schon öfter mal versucht. Doch, hier kann man auch während der Sendung jetzt anrufen. Ja, aber da kommt man nie durch, da ist immer ein Band oder so. Und insofern, jetzt hatte ich auch eine Stunde vorher angerufen. Ja, also man kann natürlich jetzt während der Sendung auch anrufen und einigen gelingt es ja auch durchzukommen. Ja. Also wenn jemand ein ähnliches Schicksal hat wie du und sich gerne auch mit dir in Verbindung setzen möchte, kann er gerne bei uns anrufen und wir bringen euch beide dann zueinander, auf jeden Fall. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, weil es wirklich, vielleicht kommt man leichter drüber weg, wenn man jemanden kennt, der Ähnliches erlebt hat. Ich weiß es nicht. Ich meine, so ganz vergessen werde ich es wohl nie in meinem Leben, aber es ist halt immer da. Liebe Niki, wir machen das jetzt mal so, dass du auflegst und die Petra ruft dich zurück. Ja, und danke. Die andere Sache werden wir arrangieren, wenn sich jemand meldet. Ja, das wäre nett. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss, Niki. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Unglücke. Und ich hatte euch ja gerade auch schon am Anfang der Sendung gefragt, welche Unglücke ihr oder Katastrophen ihr schon miterlebt habt, oder die euer Leben aufgesucht, heimgesucht haben. Oder vielleicht auch Unglücke und Katastrophen, na Katastrophen vielleicht nicht, aber Unglücke, die ihr ausgelöst habt, willentlich oder vielleicht auch aus Versehen. Wenn ihr mit mir reden wollt, die Telefonnummer lautet 0180-5678-111. Weiter geht's mit Sabine und Sabine ist 62 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Domian. Ja, Sabine. Gratulation zu deiner Sendung, die ist super. Vielen Dank. Aber mir geht es nicht so super. Ja. Magst du erzählen? Ja. Unglücke, ja. Ich scheine die irgendwie anzuziehen. Was ist denn alles schon geschehen? Unser Haus ist abgebrannt, bis auf die Grundmauern. Bei vier kleinen Kindern, dann mussten wir innerhalb des Ortes eine Wohnung nehmen, die eben zur Verfügung stand. Sabine, ich muss dich gleich mal unterbrechen. Ja. Die vier Kinder sind aber nicht ums Leben gekommen. Nein. Also danach kam noch ein fünftes. Das fanden wir nach einem halben Jahr tot im Bett. An dem Tag, als sie ein halbes Jahr alt wurde, mussten wir sie beerdigen. Danach habe ich einen Unfall gehabt, einen Verkehrsunfall auf einer glatten Fahrbahn. Ja. Dabei war meine Mutter tot. Die saß neben mir. Die tat nichts lieber wie Autofahren. Wie alt war deine Mutter damals? 74. Wie lange liegt dieses Unglück oder diese Verkettung zurück schon? 24 Jahre mit der Mutter. Jahre. Danach, zwei Jahre später, haben wir eine 16-Jährige nicht mehr nach Hause bekommen. Die fuhr ab, das Letzte, was wir gesehen haben, war die Hand, die uns winkte. Sabine, ja. Gehst du mal bitte ein bisschen näher an den Telefonhörer? Wir können dich echt schnurrig mein verstehen. Mann konnte dann, wir haben sie dann nicht... Also eine 16-jährige Tochter von dir ist verschwunden. Nein, tödlich verunglückt. Auch tödlich verunglückt? Ja. Und was war das für ein Unglück? Ein Verkehrsunfall auch. Auch ein Verkehrsunfall? Ja. Mein Gott. Und, ja. Und mein Mann verstarb ganz plötzlich an einem Herzinfarkt. Und ich bekomme das einfach nicht auf die Reihe. Das liegt alles schon lange zurück, aber trotzdem, ich krieg's nicht auf die Reihe. Meine Kinder, außer meiner Ältesten, die lassen mich auch total hängen. Die melden sich nicht. Die sind, als ob sie nie gewesen wären. Wohnen die denn bei dir in der Gegend? Ja, klar. Und die besuchen dich gar nicht? Nein, nein, nein, nein, nein. Habt ihr denn gestritten miteinander? Nein, nein, nein. Also sie lassen dich einfach ganz links liegen? Ja. Hast du eine Vermutung, woran das liegt? Nein, ich habe keine Vermutung. Ich weiß wirklich nicht. Es sind ja 4 Kinder jetzt noch, ne? Ja. 3. Ich habe jetzt noch 3. 3 Kinder, genau. Ja. Und alle 3 ignorieren dich? Nein, nein, nein, die Älteste nicht. Die Älteste nicht? Nein, die steht zu mir. Aber was heißt die zu mir? Die kommt zu mir. Das Enkelkind kenne ich. Von meinem Sohn, die Enkelkinder kenne ich nicht. Sabine, was du gerade erzählt hast, da musste ich ein paar Mal richtig tief durchatmen. So eine Ansammlung von Unglück und auch so dicht beieinander, es war ja ziemlich dicht beieinander damals. Ja, klar. Dass du das damals überhaupt ausgehalten hast. Ich weiß das selbst nicht. Ich habe meinem Mann noch geholfen, dass er das überhaupt durchsteht. Also das war vielleicht für dich auch die Rettung, dass du deinem Mann da noch geholfen hast. Ja, aber als der Mann dann wahrscheinlich manchmal die Stärkere in der Sache. Aber es ist alles dann zusammengebrochen, als dein Mann auch gestorben ist. Ja, da ist alles zusammengebrochen. Ich lebe hier in einem riesigen Kasten ganz allein. Was machst du den ganzen Tag? Was mache ich den ganzen Tag, weiß ich nicht, überhaupt nicht. Manchmal viel, manchmal gar nicht. Manchmal fliehe ich einfach nur, setze mich ins Auto und hau ab. Hast du denn so ein paar Freundinnen noch oder Verwandte mit denen? Ja, klar, ich habe meine Schwester noch. Aber ansonsten, was sind Freundinnen? Also im Klartext, du fühlst dich verdammt einsam und auch alleine. Ja, wirklich allein gelassen. Ich habe wirklich für meine Kinder mein Leben geopfert. Und jetzt so, dass sie dich gar nicht mehr wahrnehmen? Nein. Sabine, wenn man so viel Unglück am eigenen Leibe erfährt, wie du erfahren hast, kommen einem da so Gedanken, wie so religiöse Gedanken, so Schicksalsgedanken, habe ich das verdient oder warum ist ja, das klar, so? Ja klar, kommt einem das, selbstverständlich. Warum dann sagt jeder, man hört das schon mal, jeder sagt, der bekommt sein Fett schon. Warum habe ich denn bekommen? Ich habe meine Mutter auf Händen getragen. Wir lebten im gleichen Haus zusammen, das ist auf dem Lande so. Einer übernimmt das Haus mit der Mutter. Und wir hatten ein wunderbares Verhältnis. Meine Kinder, die machten ihre Hausaufgaben bei der Mutter, die lernten Blockflöte bei der Mutter. Das hört sich ja anfangs an, als ob man einer Katze auf den Schwanz tritt. Und dann nachher wird es ja dann besser. Also im Prinzip eine ganz heile Welt früher alles, bis zu diesem Hausbrand. Nein, bis mein Mann starb. Nein, ich meine, mit dem Hausbrand fing es an. Da fing es an. Eigentlich anfangen das mit dem Tode meines Vaters, aber der liegt schon so lange zurück, dass man das eigentlich nicht mehr so ganz abchecken kann. Aber mein Vater war nicht krankenversichert und da wurde bei uns jede Lehre, alles musste abgebrochen werden. Und ich hätte so gerne gelernt. Was hättest du gerne gelernt? Was hätte ich gerne gelernt? Kinderärztin. Kinderärztin, ja. Ja, irgendetwas mit Kindern. Sabine, und woher? Ich mache heute zum Ausgleich Arbeit, Hausaufgaben mit ausländischen Kindern. Bei der Rechtschreibung, weil die Mütter ja nicht Deutsch können, versuche ich das zu überbrücken, aber ich kann es nicht. Ich habe Tage, da kann ich das. Wobei das natürlich auch schon so ein Strohhalm sein kann, ne? Und eine kleine Lebensaufgabe ist. Wo sie finden, nicht? Wenn sie dann wegziehen in eine andere Ecke, dann ist es schon wieder eine schwierige Sache. Dann ich habe gerade das Stichwort Religiosität gebraucht. Bist du religiös und schöpfst daraus vielleicht auch deine Kraft? Ich weiß nicht, ob ich religiös bin. Was nennt man religiös? Ich tue niemandem was. Also ich versuche zu helfen. Mhm. Ich habe heute wieder eine sehr nette junge Frau kennengelernt. Die brachte mir für ein Kind in Russland zwei große Taschen schöner Kleider, die ich dem Kind schicken kann. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob ich religiös bin. Ich habe keine Ahnung. Sabine, ich könnte mir vorstellen, ich mache das ja nicht gerne hier in der Sendung. Die meisten wissen das ja auch. Ich spiele nicht so gerne Kontaktbörse, weil wir so viel dann zu tun hätten. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die jetzt zugesehen haben, die mit dir Kontakt gerne hätten. Sollen wir das an dich weiterleiten? Aber gern. Das glaube ich, dass... Sehr gern. Ja. Magst du noch sagen, in welchem Raum du lebst, ungefähr, in welcher Gegend? Im Raum Aachen, ja. Ich bin sehr kontaktfreudig und bin auch flexibel. Also ich kann mich eigentlich jeder Situation sehr gut anpassen, aber im Augenblick schlägt es mir über den Kopf zusammen. Ich war auf so einem Hobbykünstlermarkt und sah da diese schönen Sachen, wo sich mein Sohn und meine Enkelkinder bestimmt drüber gefreut hätten, aber ich darf nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der in einer solchen Lage ist wie du, auch besonders ängstlich jetzt den nächsten Wochen entgegenschaut, ja, nämlich klar. Weihnachten. Ne? Klar. Liebe Sabine, ich... immer Sachen, die man... Warum sperrt man der Großmutter die Enkelkinder? Wenn die Kinder nicht kommen wollen, aber warum nicht die Enkel? Wie alt sind die Enkel jetzt, weißt du? Ja, du weißt das, ne? Ja, vom 18. Mai und vom 23. April im vorigen Jahr. Also kleine Kinder noch. Ja, 18. Mai. Noch kleine Kinder, aber das ist ja eben das Schöne, natürlich, dass man die Kinder wachsen sieht. Und die wohnen nur einige Kilometer entfernt. Also Sabine, diesbezüglich können wir dir, wie du weißt, natürlich nicht helfen. Nein, aber ich verspreche dir, dass wir alles arrangieren, wenn jetzt Rückmeldungen kommen, dass du die dann auch in deine Hände bekommst. Ja. Wir sortieren die Seriösen aus und vielleicht ergibt sich ja dann doch noch irgendein netter Kontakt, der für dich auch hilfreich und schön ist. Ich habe wirklich alles versucht, mich anzupassen und über alles wegzukommen. Ich habe aber auch da immer Pech gehabt. Ich bin... Also wird es höchste Zeit, dass jetzt mal eine kleine Glückssträhne kommt. Ich würde sagen, wir verbleiben mal so. Wir werden das dann arrangieren, wenn hier Rückmeldungen kommen. Und wir beide unterhalten uns vielleicht dann auch noch mal in ein paar Wochen noch mal miteinander. Ja, ich würde gerne alles tun. Ja. Irgendetwas, was mit Kindern zu tun hat. Ich liebe Kinder über alles. Und ich habe eine lange Zeit... so 20 Kilometer von hier Kinder verwahrt, ja, dann zogen die Leute weg, die bauten neu. Also ich glaube... weg, dann war das so 40 Kilometer, ja, das kann ich dann nicht, das ist mir dann also wir gucken mal. Los zu viel. Vielleicht kann man da irgendetwas arrangieren. Ja. Ich drücke dir wirklich die Daumen und wir werden uns mit Sicherheit nochmal hier unterhalten, liebe Sabine. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Sabine. Wiederhören. Tschüss, wiederhören. Und Glück zur Sendung. Dankeschön, tschüss. Jetzt ist Ilka dran, Ilka. Und Ilka ist 25 Jahre alt. Guten Morgen, Domian. Ja, schon guten Morgen. Ja, ich habe eigentlich eher ein Glück in einem Unglück erlebt, um genau zu sein. Erzähl mal. Ja, das war so, ich habe vor 4,5 Jahren meine Freunde bei einem ganz schlimmen Autounfall verloren. Deine Freunde? Freunde, ja. Wie viel? Also, es saßen 4 im Auto und die beiden vorne waren sofort tot. Ja, und die beiden, die hinten saßen, die waren halt sehr, sehr schwer verletzt. Eine liegt heute noch im Koma. Wo saßt du? Ich war ja nicht dabei, war ja das Glück im Unglück. Ach, du wärst in dem Auto auch gewesen. Ja, wenn ich an dem Tag nicht eine halbe Stunde zu spät gekommen wäre und die nicht ohne mich gefahren wären, dann wäre ich dabei gewesen, ja. Also die beiden, die hinten saßen, sag nochmal, was mit denen genau passiert ist? Die waren halt sehr, sehr schwer verletzt. Die eine liegt halt heute noch im Koma. Wann war der Unfall? Vor 4,5 Jahren. Vor 4,5 Jahren, die liegt heute immer noch im Koma. Ja, es ist ein Wachkoma, aber also ich kenne die genauen medizinischen Umstände da nicht, aber es ist halt, also sie ist ganz weit weg und man kann sie kaum ansprechen. Ja, und das andere Mädchen, was hinten saß, die ist eigentlich gesundheitlich so wieder ganz gut hergestellt, nur die Freundschaft, die ist aus anderen Gründen kaputt gegangen. Sie war einfach nicht mehr der Mensch, den ich kennengelernt hatte. Und es war sehr schwer, ihr zu helfen. Das habe ich wirklich versucht. Und es ist halt über kurz oder lang kaputt gegangen. Ist da eine Persönlichkeitsveränderung? Hat sich da vollzogen nach dem Unfall? Oh ja, eine ganz, ganz drastische, ja. In welche Richtung? Ja, also sie war einmal im Kopf ziemlich durcheinander. Sie konnte sich an vieles nicht mehr erinnern. Und sie hat keinerlei Hilfe angenommen. Sie war sonst immer ein Mensch, der sich auch auf andere verlassen konnte und der viel Vertrauen hatte. Und sie hat danach eigentlich niemandem mehr vertraut und hat sich nicht helfen lassen. Mhm. Und also es gab keinen Zugang für dich mehr. Nein, hinterher zu davon. Hast du diese die andere Person ist auch eine Frau, die im Koma liegt. Ja, ja. Ja. Hast du sie besucht mal im Krankenhaus? Oh ja, anfangs sogar sehr oft. Ich war zigmal auf der Intensivstation dabei und später, als sie dann nach Hause kam, auch nach der Reha-Klinik, da wollten die Eltern den Kontakt nicht mehr. Mhm. Die haben uns Freunden quasi verboten, da noch hinzufahren, weil sie Angst hatten, dass Katja, so heißt die, dass sie im Nachhinein doch noch an den Unfall erinnert wird, durch uns Freunde. Mhm. Ne? Wie ist dieser Unfall genau passiert? Weißt du das? Ja, das war, also den kompletten Hergang weiß keiner so ganz genau, nur die sind auf der Rückfahrt von Holland von einem LKW auf die Standspur gedrängt worden. Mhm. Der LKW hat die entweder ausgebremst oder geschnitten, das weiß keiner. Jedenfalls sind die auf die Standspur gedrängt worden und da stand auch ein LKW, der selber kurz vorher einen Unfall hatte. Mhm. Und da sind die halt drunter gerauscht, mit ungefähr 120 km/h. So, und der Witz war an der Sache, die Polizei hatte den Unfallort von diesem LKW nicht ordnungsgemäß gesichert. Mhm. Die hätten eigentlich ihren Wagen hinter dem LKW parken müssen. Ja. Dann wären meine Freunde in dieses Polizeiauto reingeknallt und es wäre wahrscheinlich nicht so viel passiert. Ja. Aber die Polizei stand vor dem LKW. Also zudem jetzt auch noch so eine tragische Verwicklung. Ja. Wie kam es jetzt genau, du hast es gerade nur so ein bisschen angedeutet, dass du nicht in diesem Auto saßt? Ja, wir hatten uns morgens verabredet, dass wir mittags losfahren wollten nach Holland. Mhm. Und ich bin so eine kleine Trödelige, ich hatte mich halt um eine halbe Stunde verspätet und das war denen zu viel, da sind die abgehauen. Mhm. Die waren halt ohne mich weg und... Mein Gott, was für ein Wahnsinn, ne? Was hast du da gedacht und empfunden, als du dann von diesem schlimmen Unfall erfahren hast? Also ich war nicht glücklich. Mhm. So unglaublich, dass ich... Aber es ging wahrscheinlich sofort auch durch den Kopf, ich hätte dabei sein können, ne? Ja, und wir wissen eigentlich ganz genau, weil es war ein sehr kleines Auto. Also wenn ich dabei gewesen wäre, hätte es definitiv auch noch einen dritten Toten gegeben. Da sind wir schon ganz sicher. Ja, wir waren halt für abends verabredet, wollten abends zusammen auch in die Innenstadt fahren und da ein bisschen feiern gehen. Und ich habe mich gewundert, die kamen halt nicht wieder. Mhm. Ich hatte angerufen und niemand war da. Und ich bin dann alleine weggegangen und am nächsten Tag habe ich meine Mutter besucht. Und die saß völlig aufgelöst im Wohnzimmer und konnte erst überhaupt nicht sprechen, konnte mir gar nicht sagen, was passiert war. Mhm. Und sagte, naja, es ist ein ganz schlimmes Unglück passiert und... Ich sage es mal so, die Katja und die Petra haben es überlebt. So hat sie angefangen, mir das zu erzählen. Mhm. Ja, und dann, ich habe halt nachgefragt, mir fiel ja ein, wer in dem Auto saß. Und ich habe dann nachgefragt, und was ist mit den beiden, die vorne waren. Und dann sagte sie halt, dass sie enthauptet wurden, als sie unter den LKW gefahren sind. Mhm. Und das sind Bilder, die, auch ich habe mir auch die Bilder in der Zeitung angeschaut. Mhm. Das ist ganz groß durch die Presse gegangen. Das Auto, das konnte man gar nicht mehr als Fahrzeug identifizieren. Und wenn ich mir vorstelle, dass meine Freunde da drin waren, ja, und dass ich da auch beinahe drin gewesen wäre, das kann man sich, das kann ich mir, das verkrafte ich nicht. Ja? Also ich merke, es geht ja so immer noch zu Herzen, obwohl es so viele Jahre jetzt schon her ist. Waren das sehr enge Freunde von dir? Ja. Und zwei Mädels noch, die auch gestorben sind? Oder waren es die Jungs? Die Jungs sind gestorben. Die Jungs sind das. Also das eine Mädchen kannte ich schon 18 Jahre, die anderen nicht ganz so lange, aber das waren die vier Menschen, mit denen ich tagtäglich meine Freizeit verbracht habe. Die, also normalerweise, wenn man jemanden verliert, man will sich ausheulen irgendwo, ja? Und genau die Personen, zu denen ich gegangen wäre. Die waren eben nicht mehr da. Gehst du heute auch noch zum Friedhof? Nein, das geht nicht, weil die sind anonym beerdigt worden, ein Urnengrab. Das ist eine Riesenwiese und man weiß nicht, wo sie liegen. Also ich kann da im Prinzip nicht an ein Grab gehen. Und Würdet ihr das, oder hätte dir das auch die Trauer etwas erleichtert, wenn du ein Grab oder mehrere Gräber gehabt hättest, zu denen du hättest gehen können? Nein, ich weiß es nicht, glaube nicht, nein. Also mir erleichtert es, wenn ich die Sache, wenn ich ein Fotoalbum in die Hand nehme und mir die Bilder angucke von früher. Und die Zeitungsausschnitte lese und die Todesanzeigen. Jetzt sind über 4 Jahre vergangen, ne? 4,5 Jahre. Hast du den Eindruck, dass es schon, dass die Trauer sich schon etwas verarbeitet hat? Oder kommt es immer wieder doch zu bestimmten Punkten nochmal ganz neu in dir alles nach oben und du bist verzweifelt und traurig? Es kommt immer und immer und immer wieder. Also ich habe kurze Zeit danach eine Therapie angefangen, auch aus anderen Gründen, aber das war dann letztendlich der Knackpunkt, weswegen ich die Therapie anfangen musste. Und das hat mir schon sehr geholfen, aber sowas vergisst man einfach nicht. Ich kann es halt nicht vergessen, weil ich mir einen komplett neuen Freundeskreis gesucht habe. Und der ist jetzt auch aufgebaut. Der ist mehr oder weniger aufgebaut, ja, aber es ist nicht dasselbe wie früher. Ja, sicher, ja. Liebe Ilka, da kann man so wenig wünschen. Da kann man nur wünschen, dass du mit den Gedanken in irgendeiner Weise deinen Frieden finden wirst mit der Trauer. Dass du damit zur Rande kommst. Ja. Aber es ist so schwer. Es ist auch von außen so wenig Hilfestellung zu leisten, ne? Ja, das stimmt. Es haben viele Menschen versucht, mir zu helfen, aber die waren selbst in Trauer. Ja. Ein trauernder Mensch kann einem anderen nicht so helfen. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall für das Vertrauen, dass du das mir und uns hier erzählt hast. Ja, das war mir echt ein Bedürfnis. Ja. Danke. Und wünsche dir alles Gute. Okay, vielen Dank. Tschüss, Ilka. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 30 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 33 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Unglücke. Welche Unglücke und Katastrophen habt ihr schon erlebt, gab es in eurem Leben? Und welche Unglücke habt ihr schon verursacht? Meine Nummer, unter der ihr mich erreicht, telefonisch 0180 5678 111 und per Fax könnt ihr uns ja erreichen unter 0180 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Joachim und Joachim ist 59 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja, schöne Grüße hier aus Berlin. Ja. Domian, bei mir war das so gewesen, wir waren vor 2 Jahren zwischen Juni und Juli, also vor 2 Jahren, sind wir hier vom Berliner Ferienspiele nach Trinkenstein, das ist in der Nähe von Wetzlar. Sind wir mit dem Familienurlaub gemacht. Ne? Ja, wie viele Leute? Also wir waren 4 Personen. 4 Personen. Also zwei Kinder und 2 Erwachsene. Ja, wie alt waren die Kinder? Also der Junge war damals 7 Jahre gewesen und die Tochter war 2 Jahre gewesen. Und naja, wir waren dann 3 Wochen dort. Und wir wollten anschließend den Jungen nach Kassel bringen zu meinen Schwiegereltern. Ja. Der sollte dort noch 2 Wochen bleiben, weil die Ferien eben noch länger waren hier in Berlin. Ne? Naja, und dann hatten wir so verabredet, wir waren ja mit dem Berliner Ferienbus hingefahren. Und wir waren dann so übereingekommen, dass wir dann nicht mit dem Bus mehr zurückfahren, sondern mit dem Zug nach Kassel fahren, den Jungen hinbringen und dann von Kassel aus nach Berlin wieder zurückfahren. Ne? Naja, das war alles gut gewesen. Wir sind dann morgens um 7 Uhr aus dem Dorf los. Und sind dann mit dem Zug gefahren, weißt du, so ein Wochenendticket, so für 35 ja, Mark. Ne? Ja, ja. Und das haben wir genommen, ja, von Wetzlar aus, ne? Und wollten von Wetzlar nach Kassel. Und wir sind um 9.02 Uhr sind wir in Wetzlar, also vormittags um 9.02 Uhr sind wir von Wetzlar losgefahren, Richtung Kassel, ne? Und zwischen Wetzlar und Marburg, das war so ein kleiner Ort, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ne? Da ist eben das Zugunglück passiert. Und das hat sich so abgespielt gehabt, es kam uns ein Bauwagen entgegen, also eine Lokomotive, die so Baumaterial geladen hatte. Und dort waren auf dem Waggon waren riesengroße Rohre. Ach. Die waren dort an so eine Gitter befestigt. Ich kann mich an dieses Unglück erinnern. Das ist ja nun groß durch die Presse gegangen. Ja, das war richtig durch die Presse gegangen, ja. Ja, und diese Rohre haben den gegenüber den letzten Wagen vollkommen aufgeschlitzt. Aufgeschlitzt, ne? Von der Seite her, ne? Ja. Ja, ja. Und ja. Wir hatten so ein Glück gehabt. In Wetzlar auf dem Bahnhof, ne? Mhm. Der Zug war so voll gewesen, ne? Die 35 Mark-Züge sind ja immer so voll. Und da wollten wir mit dem Kinderwagen rein, ne? Und die Leute, die haben dann so gedrängelt und da konnten wir wirklich nicht mehr rein. Und wir sind in den nächsten Waggon reingestiegen, ne? Und das war unser Glück gewesen, ne? Weil der Waggon, in dem ihr wart, ist verschont geblieben. Der ist verschont geblieben. Völlig verschont. Der hat bloß einen kleinen Teil abgekriegt. Ja, gehabt, ne? Ja, also ja. Der Traubtruher, der ist direkt, hat die ganzen Wagen, den letzten Wagen, wo wir rein wollten, aufgeschlitzt gehabt, ne? Und dort waren dann auch 6 Tote gewesen, ne? Aber es war eine Schreie und alles, ne? Also das hat sich, also da glaubt man dann, glaube ich, wenn ich in so einer Situation wäre, schon an Wunder, ne? Ja, an eine Fügung, dass man selbst nun ein paar Meter weiter sich hingesetzt hat. Richtig, ja, richtig. Wir wären ja auch nur unten reingekommen, ne? Weil wir dann bestimmt gestanden hätten müssen, ne? Also wir hätten bestimmt keinen Sitzplatz gekriegt, ne? Diese Rohre waren, glaube ich, nicht ordentlich. Die waren nicht richtig befestigt. Das genau. Hat nachher hier in Berlin eine Presse erfahren, ja, so durch die Medien, ne? Ja, das hat sich dort gelöst, ja. Das ist voll rein, ne? Dann habt ihr dieses Unglück ganz hautnah mitbekommen. Ganz hautnah, ihr, ja. Ihr habt gesehen, welche Katastrophe entstanden war. Ihr habt wahrscheinlich verletzte Menschen gesehen. Ja, und schreien und ach, das man kann ich gar nicht so beschreiben, ne? Das wie lange war zu viel, ne? Wie lange wart ihr denn dann noch vor Ort? Also ich habe gestaunt, es ging ruckzuck. Also ja, ich möchte nicht übertreiben, aber binnen 10 Minuten waren da schon die ersten Helfer dort gewesen, ne? Die kamen dann also irgendwie so aus dem Nachbarsdorf, ne? Also die Einsatzleitung, das war fantastisch, ja, wie schnell die dort waren, ne? Hast du auch verletzte Menschen direkt gesehen? Ja. Das haben wir sind dann hinten raus, also wir sind nicht Bahnsteigseite raus, sondern andere Seite mussten wir raus. Was macht man denn dann als nicht als Unverletzter? Bleibt man stehen oder wo wird man rausgeführt oder was macht man? Geht man rum? Oder? Gerannt. Wir sind, es war ja freien Feld gewesen. Wir sind einfach erstmal gerannt. Ne? Wir haben erstmal geguckt nach die Kinder. Ich hatte die Kleine im Arm gehabt, ne? Und meine Frau hatte den Jungen, aber der Junge, der hat sich am Genick was wehgetan, ja, beim Fallen. Ne? Wir sind ja da durch die Gegend geschmissen worden. Ne? Aber das war eine Kleinigkeit, hoffe ich. Ja, das war eine Kleinigkeit, okay. Gott sei Dank. Ja, ne? Ja. Ja, aber das war so gewesen, dann kamen die Retter auch zu uns, weil der Junge schrien hatte auch. Ne? Ja, und die haben ihn dann mitgenommen gehabt, in das nächste Krankenhaus, ne? Und haben ihn untersucht. Haben ihn untersucht, ja. Und weil wir aber die Verabredung hatten in Kassel, ne? Haben die gefragt, ob wir den Jungen da lassen könnten. Wir könnten denn, wir würden dann bloß hinfahren zu den Eltern Bescheid sagen. War ja nicht weit, wir bauen hier so 40 Kilometer, ne? Und würden dann wieder zurückgefahren kommen, ne? Ist denn alles dann so auch geschehen? Habt ihr den Kleinen dann in Kassel gelassen? Oder wir haben den Jungen im Krankenhaus dort gelassen und dort ist er eine Woche geblieben, ne? Und doch hat dann nachher so eine Halsmanschette noch gekriegt. Und wir sind dann also unsere Koffer waren ja auch verschwunden gewesen durch das ganze Durcheinander dort, ne? Wir haben keine Sachen mehr gehabt, also wir hatten ja hier zu Hause bei uns Sachen, ne? Aber die Urlaubssachen, die waren alle abhandengekommen. Sind die dann wiedergefunden worden? Ja, und das war so gewesen, wir sind dann mit Busse sind wir zum nächsten Bahnhof transportiert worden. Und dort stand dann ein Zug und der hat uns nach Kassel gebracht, ne? Aber die in Kassel da auf dem Bahnhof, die wussten alle schon Bescheid, ne? Auch meine Schwiegereltern, die auf uns gewartet hatten, die hatten dann schon über Lautsprecher gehört, was los war. Und das Gepäck kam irgendwann dann auch. Ja, und wir haben dann Bescheid gesagt gehabt und wir konnten dann, wir sind eine Woche in Kassel geblieben und konnten dann den Jungen wieder zurückholen, ja, und sind dann von Kassel aus wieder nach Berlin gefahren mit dem ICE. Wir brauchen dann eben nicht bezahlen, das, ne? Joachim, wie lange hast du gebraucht oder ihr gebraucht, bis du oder ihr diesen Schock auch so verwunden habt? Also die Kinder reden recht schnell, ne? Und ihr, die Erwachsenen? Naja, ja, also meine Frau jetzt auch gut, ne? Aber ich denke doch manchmal noch. Ich glaube, das sitzt tief sowas, ne? Wenn ja, man also hat. Meine, es geht jetzt schon. Mein Gott, wie schön, dass ihr so ein Glück gehabt habt. Ja, da haben wir wirklich, also was für ein Schutzengel hat ihr. Was für ein Schutzengel. Gut, Thomas, das wollte ich bloß mal sagen. Das ist schön. Und ich wollte mich mal vielleicht, wenn irgendwie ein Retter dazu hilft oder irgendwas, ich möchte mich mal bedanken, auch bei der Grenzpolizei, die die Koffer zugeschickt hatten. Nee, ja, wir waren ja, unsere Namen drin und Adressen waren drin. Nee, schön, dass du das sagst, weil die Helfer sich mit Sicherheit auch freuen, also wenn sie mal so danken. Alle nochmal bedanken. Ne? Na wunderbar. Schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ursula, 54 Jahre alt. Ja. Ursula, guten Morgen. Guten Morgen, Tommy. Du klingst aber ganz traurig. Ja. Was ist denn geschehen, Ursula? Ich hab... ich bin dort auf der Sparkasse gewesen und hab, mein Mann, der arbeitet außerhalb, der hat mich angerufen, so, mach die Sparkasse gehen und seinen Lohn abholen und Weihnachtsgeld abholen. Hat sie auch gemacht. Also du, ne? Du warst heute auf der Sparkasse. Ja, bin mit dem Fahrrad hingefahren und dann hat das hier so geschneit und dann hab ich einen Schirm aufgemacht und bin rausgegangen aus der Sparkasse und leg so eine Mappe und so eine Geldmappe, so eine blaue. Du hast... auf dem Wagen drauf, so oben. Und hab den Schirm auf, weil es so gestürmt und geschneit hat und will den Wagenschlüssel drauf, schließt den Wagen auf und vergiss, die Tasche darunter zu nehmen. Und dann bin ich vom Parkplatz runtergefahren und dann direkt an Abend hab ich es gemerkt und da kam die Straßenbahn, die haben alle stehen und Dinge lassen, bin zurückgelaufen und war's weg. Da ich das nicht so ganz richtig verstanden habe, wiederhole ich es jetzt nochmal, dann kannst du sagen, es stimmt so. Du wolltest zur Bank, um Weihnachtsgeld und Lohn zu holen. Mein Mann ist auf Montage. Ja, um wie viel Geld ging es denn da? Bitte? Um wie viel Geld ging es? 8.000 Mark. Dann hast du 8.000 Mark abgeholt in so einer Geldtasche. Ja. Und es hat heute geschneit und du bist zurück zu deinem Auto gegangen, hast die Tasche oben auf das Auto gelegt. Das ist nicht mein Auto, das holt mein Mann im Hang. Ja, und hast einen Firmenwagen. Ja, und hast deinen Schirm zugemacht und hast die Tasche vergessen runterzunehmen. Ja. Und bist du losgefahren und jetzt ist die Tasche mit 8.000 Mark ist die Tasche weg. Ja. Und du hast es nach wie vielen Minuten gemerkt? Ganz kurz, ne? Ja, ich bin vom Parkplatz runtergefahren und dann fahren hier noch Straßenbahnen und dann die Föhn, die Ampel und dann bin ich so, habe ich einfach stehen gelassen und bin zurückgelaufen, dann war schon weg. Hast du die Polizei benachrichtigt sofort? Bitte? Hast du die Polizei? Nee. Warum nicht? Weil ich Angst habe vor meinem Mann. Du hast Angst vor deinem Mann? Ja. Dein Mann ist im Moment auf Montage, sagst du? Ja, der fährt montags morgens immer und kommt freitags abends so um 7, 8 Uhr wieder. Mhm. 20 Uhr so. Ja. Hat er heute schon angerufen bei dir? Der hat heute angerufen, hat er gesagt, ich soll das abholen. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie viel er verdient. Und er hat nur gesagt, 8.000 Mark. Mhm. Er hat jetzt aber danach noch nicht wieder angerufen bei dir. Nein. Denn dann hättest du dich ja gar nicht so verstellen können, ne? Du bist ja ganz, ganz fertig und traurig. Nein, da hat er nicht mehr angerufen. Er ruft nur an, wenn er was will. Was meinst du denn, wie dein Mann darauf reagiert, wenn er das erfährt? Wird er ganz böse. Wird er dich schlagen? Ja. Hat er dich auch schon geschlagen? Ja. Schlägt er dich oft? Nee. Nur wenn irgendwas nicht passt oder so, zum Beispiel, wenn er Freitag nach Hause kommt, dann geht Kegel oder geht Tennis spielen. Und dann sage ich schon mal, die ganze Woche, bis er weg bin ich allein. Und dann auch noch Kegeln dann. Und dann gehst du immer noch Kegeln. Mhm. Habt ihr auch Kinder, Ursula? Ich habe einen Sohn, der ist 32, der hat im März sein Diplom interessiert gemacht und der ist bei E+ und ist eine Agentur in England aufgemacht. Ah, in England lebt er. Das heißt, du hast auch gar nicht viel von dem Sohn, weil er nicht viel hier ist. Sag mal, also ich muss dich jetzt auch mal was ganz Indiskretes fragen. Seid ihr, wie ist das denn bei euch finanziell? Seid ihr eher... Ich kriege 100 Mark. Bitte? Ich bekomme 100 Mark. Und dann gehe ich immer noch so für so eine ältere Frau einkaufen. Du kriegst 100 Mark? Fenster putzen. In der Woche 100 Mark? Bitte? In der Woche 100 Mark? Ja, brauche ich aber nicht ganz. Das gibt dein Mann dir als Taschengeld, oder wie? Ja, zum Essen. Und, ach, zum Essen? Zum Trinken und was ist das? Blume oder was? Also für deine Versorgung gibt er dir 100 Mark pro Woche. Ja. Ist ja auch nicht dolle, ne? Ja, ich gebe immer noch nach einer älteren Frau hier und da putze ich Fenster und gebe ihr einkaufen. Die hat die ist so doll gefallen. Mhm. Und weiß dein Mann, dass du da putzen gehst? Nee. Das machst du heimlich? Ja. Ja. Seid ihr denn, ich meinte es gerade auch noch anders, seid ihr denn eigentlich, habt ihr ganz gut Kohle oder seid ihr arme Leute? Nee, nicht viel. Nicht viel Geld. Also ich denke, er sagt mir nicht, was er verdient. Ich habe aber mal einmal geguckt, so 3.800 Mark, 3.700 Mark, und er hat ja so, dann geht er kegeln, dann geht er Tennis spielen. Also Ursula, zuerst, pass mal, zuerst mal finde ich, dass du unbedingt die Polizei benachrichtigen musst. Guck mal, es könnte ja sein, dass es ein ehrlicher Finder ist. Und die Polizei weiß dann gar nicht, ich vermute mal, dass du auch keine Adresse in diesem Täschchen doch, hast. Doch, du hast eine Adresse. Alles drin. Das ist alles drin. Mein Gott, wie gerne würde ich jetzt an den Menschen appellieren, wenn er hier zuschauen sollte, dass er sich an dich wendet und dir. Ich hab mal im Februar hab ich mal 5000 Mal in die Telefonzelle ein Portemonnaie gefunden, habe ich sofort abgegeben. Und mir passiert sowas. Ursula, ich bin ganz erschüttert. Das heißt, diese 8000 Mark, das ist ganz traurig, aber es ist nur auch... Ich habe heute schon mal den Fahrerflieger angerufen, versucht, und da hat mir ein Herr gesagt, ich sollte bei ihm anrufen. Ich würde... Ich wäre auch gewillt, jeden Monat 250 Mark zurückgeben oder meinen Ausweis so lange zu geben, mich verbürgen oder was. Also ich kann jetzt nur noch mal, obwohl die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich äußerst gering ist, an diesen Menschen appellieren, wenn er denn diese Sendung hier heute sehen sollte. Wo ist, in welcher Stadt ist das passiert? Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen, also in unserem Sendegebiet hier auch in Nordrhein-Westfalen, ja. Dass er dieses Geld doch bitte, bitte, bitte, bitte an die Ursula zurückgeben möge. Ich glaube, jetzt ist deutlich geworden, in welcher schlimmen Situation die Ursula ist und diese Person die beste Tat ihres Lebens tun könnte. Und liebe Person, pfeife auf diese pupsigen 8000 Mark und gib das Geld der armen Ursula wieder. Das ist das eine. Ursula, jetzt möchte ich dir was anderes noch sagen. Ja. Ich finde das auch eine dramatische Sache, mein 8000 Mark. Vor allem, wenn man nicht viel Geld hat, wenn man das verliert. Ja. Aber wir haben heute in der Sendung Schicksale gehört. Viel schlimmere Sachen. Da sind 8000 Mark gar nichts gegeben. Ursula, ich weiß, was mich gerade die ganze Zeit so erschüttert und so traurig macht, ja. Dass du offensichtlich in einer Ehe lebst, in der du wie eine Sklavin gehalten wirst. Das stimmt. Du hast so Angst, ich bin 33 Jahre verheiratet. Was, ich habe einen geblieben Jungen. Ich habe alles für meinen Jungen gemacht. Und der weiß, der hält auch zu mir. Also wie lange bist du denn mit diesem Mann zusammen? 33 Jahre bin ich verheiratet. Ursula, wieso trennst du dich denn nicht von dem? Das geht doch nicht an, dass du so Angst vor diesem Mann hast, dass dieser Mann dich schlägt. Es ist doch unglaublich. Da ist jetzt etwas passiert. Das hast du ja nicht mutwillig gemacht mit den 8000 Mark. Dass der dich wahrscheinlich windelweich schlagen wird. Oder weiß ich, was er alles macht. Das darf doch alles nicht sein. Das darfst du dir als Erwachsene... Ja, aber du bist eine 54-jährige erwachsene Frau. Das darfst du dir denn nicht bieten lassen, Mensch. Ich habe beim Steuerberater gelernt. Ja. Ich musste sofort aufhören, wo mein Sohn zu Bett kam. Sag mir doch mal bitte, was dein Sohn dazu sagt. Weiß der, wie dreckig es dir geht? Ich versuche das immer. Ich wollte nicht, dass er auch so ein Leben hat wie. Er weiß es gar nicht. Nee, ich habe immer alles für fallen. Ursula, aber ich finde, das ist ein erwachsener Mann. Der muss das wissen. Der muss das wissen, um dir vielleicht auch zu helfen. Wie ist denn das Verhältnis zu ihm, wenn du ihn auch selten siehst? Er wohnt ja nun in England. Telefonisch. Und ist das so ein gutes Verhältnis, ihr beiden miteinander? Ja. Der weiß, wie mein Mann ist. Ursa, schütt dein Herz bei deinem Sohn aus. Dann habe ich die Hoffnung, dass der Mann in irgendeiner Weise initiativ wird und dir hilft und dir unter die Arme greift. Dennoch möchte ich auch nochmal an dich appellieren, dass du von deiner Seite aus etwas tust. Du musst diesen Typ verlassen. Du musst diesen Mann verlassen. Es wird irgendeinen Weg auch für dich geben, dass du finanziell oder irgendwie über die Runden kommst. Ich der kommt Freitag nach Hause. Ich habe mich müde. Am liebsten. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Weißt du, was ich nicht möchte, wo es sich hin entwickeln könnte? Ich ahne das schon, was in deinem Kopf jetzt vorgeht. Du hast mit Sicherheit schon daran gedacht, dir das Leben zu nehmen. Also leider muss was passieren. Das geht so nicht. Ja. Es muss was passieren. Und wenn du noch vor dem Wochenende von zu Hause weggehst und dich an ein Frauenhaus wendest, oder wir werden das gleiche besprechen mit meiner Psychologin, das geht so nicht. Das geht wirklich nicht. Das geht nicht. Du bist ja noch keine alte Frau, du bist 54 Nein. Jahre alt und du sollst ja auch noch ein schönes Leben vor dir haben. Du lebst da ja letztendlich in der Hölle, was du da mitmachst. Hast du glückliche Minuten, Stunden mit diesem Mann noch? Ja, ich sag mal, der ist so bestimmt, so. Es muss immer alles so sein, wie er es möchte. Genau. Hm. Du hast gar keinen eigenen Willen und darfst gar nicht nie das so machen, wie du. Er drückt mich immer so, manchmal, als wenn man blöd wäre. Hm. So. Hm. Liebe Ursula, wir lassen dich jetzt nicht alleine. Du kennst meine Sendung und weißt, wie das geht mit dem Psychologen. Ich gucke jetzt mal gerade in die Regie, ob die Petra frei ist. Petra ist frei, sie nickt mir zu. Du legst auf und die Petra, meine Psychologin, wird dich sofort jetzt anrufen. Ja. Und die Petra wird dir ganz konkrete Ratschläge geben, wie du auch aus dem Haushalt im Moment da rauskommst, um gar nicht in die Situation zu geraten, dass dieser Mann dich schlägt am Wochenende. Du kriegst jetzt eine richtig ordentliche psychologische Beratung gleich. Ja. Ja? Und ob der... die haben mir gesagt, heute... Bei dem Fahrerflieger, ich sollte einen Brief schreiben. Soll ich das auch nochmal versuchen? An wen einen Brief schreiben? Um 16 Uhr kommt die Sendung über Fahrerflieger. Also wenn der Fahrerflieger nicht sofort für dich Zeit hat, brauchst du auch keinen Brief zu schreiben. Wir haben hier sofort für dich Zeit. Mein Psychologe ist da, meine Psychologin, und wir kümmern uns jetzt sofort um dich. Also, leg du mal auf und die Petra ruft sofort dich an. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, liebe Ursula, dass es gut geht alles. Ja. Ja? Ja. Also leg mal auf und du wirst gleich angerufen. Dankeschön. Tschüss, Ursula. Wiederhören. Tschüss. Jetzt ist Yvonne dran. Und Yvonne ist 32 Jahre alt. Ja, hallo. Mhm. Yvonne, hallo. Ja, zum Thema Unglück. Man hat also vor vier Monaten unseren Sohn erschossen, unseren knapp dreijährigen. Erschossen? Ja, ich weiß nicht, ob er das vielleicht, das kam auch in Fernsehen und Zeitung. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht mitgekriegt hat. Ja, erzähl mal, im Moment weiß ich das nicht. Ein kleines Kind erschossen? Ja, es war hier in Euskirchen, Mechernich. Also am 19. Juli ist das passiert. Das hat die Tochter unserer Vermieter hat ihn also erschossen. Sie war zu dem Zeitpunkt 19. Mhm. Und mittlerweile ist sie, glaube ich, 20. Dein Kind? Ja. Ja, und also ja. Unser Kind. Ja. Erzähl doch mal den Tathergang, wie das dazu gekommen ist. Also mein Mann, der hatte jetzt die letzten 11 Monate war der versetzt zum Konsulat nach Ägypten, also Alexandria. Mhm. Und dann war ich also auch die meiste Zeit da, aber zwischendurch halt auch mal in Deutschland mit meinem Sohn hier nach der Wohnung rechten sehen und so. Und in der Zeit haben diese Leute, also Vermieter, die wohnen hier auf einem Grundstück, auch im Hund aufgepasst, Wohnung aufgepasst und so. Und jetzt war es der 19. Juli, ich war dann noch bei meinen Eltern, mich verabschieden, die wohnen ein bisschen weiter weg. Bin dann hier nach Hause, also gegen 21 Uhr, dann bin ich rübergegangen, weil ich melde mich dann immer wieder an, weil wir sind auch halt gute Freunde eigentlich. Mhm. Oder waren's. Und ja, der Kleine hat dann ein bisschen durchs Haus getobt und das Mädchen hinterher. Und irgendwann kam er dann alleine die Treppe runter und sagte, hätte dem Mädchen halt wehgetan. Naja, wie ich es ihm halt einem kleinen Kind erklärt, ich sagte, geh dich mal entschuldigen und hat es dann auch getan. Dann kamen sie zusammen die Treppe wieder runter und ich wollte dann auch eigentlich jetzt rübergehen und... dann rannte er aber nochmal in das Büro, Schlafzimmer, so zwei Zimmer der Eltern, wo ich also nicht reingehe, dass sie Privatsphäre und, naja gut, und das Mädchen hatte also auch warmes Essen auf dem Tisch, den läuft dem Kleinen hinterher. Ich bin mit der Mutter, also in der Küche sitze ich. und naja, vielleicht eine Minute. Und dann hören wir also ein komisches Geräusch, was sich aber nicht wie ein Schuss angehört hat. Naja, es kam auf jeden Fall keiner raus. Es war alles ruhig. Bis ich dann zu der Mutter sagte, geh doch mal gucken, also weil ich da halt nicht reingehe. Mhm. Naja, ist sie halt reingegangen und kam also auch nicht wieder raus. Dann habe ich mich dann vor die Tür gestellt, vor diese Schlafzimmertür da. Und in dem Moment kommt halt das Mädchen mit meinem Sohn auf dem Arm, gefolgt von der Mutter, also da wieder raus. Und man sah auch nichts von vorne, kein Blut. Also man, hinten war ein bisschen Blut und es gab mir den im Arm und es sagte auch keiner, was passiert. Natürlich, ich habe rumgeschrien. Ich meine, in dem Moment, wo ich ihn auf dem Arm hatte, wusste ich eigentlich schon, man konnte es merken, man konnte auch sehen. Hatte die Augen zu? Ja, ja, war ganz weiß und man, also ich hab's gewusst, der ist tot, aber man hat ja doch immer, man denkt ja noch, vielleicht auch nicht, ne, dass... Dieses Mädchen war 19 Jahre, sagst du? Ja, ja, und dann sagte man mir irgendwann, das Gewehr des Vaters wäre umgefallen und hätte sich in Schuss gelöst und naja, ich bin dann nur noch auf die Straße und dann hat irgendeiner Notarztpolizei und irgendwann kam dann auch Kripo und Mordkommission und Spurensicherung, weil man doch der Meinung war, irgendwie, das stimmt dann wohl doch was nicht. Und naja, die Notärzte, ich habe dann halt zugeguckt, eine halbe Stunde, wie sie ihn versucht haben, noch versucht haben, was zu machen, aber... Wieder zu beleben. Ja, was halt... Er war tot. Ja, ja, war wohl sofort tot, also... Wohin ist dieser Schuss gegangen? Ja, vorne in die Brust und ist hinten wieder raus. Also wie wir jetzt zugehört haben, hat sie vom Abstand von 50 cm hat sie ihn erschossen und... Ein 19-jähriges Mädchen erschießt. Ja, sie hat dann gesagt, okay, sie wollte mit ihm spielen und hat das Gewehr genommen, wusste nicht, dass es geladen war und wollte ihn vielleicht auch ein bisschen erschrecken. Ich versah, also... Überhaupt ist dort ein so geladenes Gewehr in ja, der Wohnung, das sowieso, ja. Ist schon äußerst merkwürdig. Ja gut, aber ich sag mal, mit 19 oder fast 20 Jahren... Nimmt man das auch nicht in die Hand? Nee, eben, also ich meine, unser Sohn mit 3 Jahren weiß, dass man an der Waffe nicht rangeht, weil mein Mann halt auch öfter eine Dienstwaffe, gerade jetzt im Konsulat, in der Wohnung hatte. Und der wäre also, der wusste mit 3 Jahren, dass man... Yvonne, du kanntest ja dieses Mädchen, ja, oder? Wie war dir dieses Mädchen denn vorher so aufgefallen? War das eine ganz normale junge Frau? Ganz normale junge Frau, die ist also in der Ausbildung und ich sag mal, die ganze Sache ist ja schlimm genug, aber ich kriege einen Tag später einen Anruf von der Mutter und sie sagt, also wortwörtlich zu mir, ist mir nicht böse, ne? War ja keine Absicht. Und dann kam das Mädchen sollte, also 3 Tage später wollte ich zu meinem Mann. Und das Mädchen sollte uns begleiten. Also so, wir hatten den Flug für sie bezahlt und dann hatten wir ein paar Reisen gebucht, so Rundreisen und sowas alles. Und das Geld hat sie dann eine Woche später von uns zurückgefordert, weil sie ja nun doch jetzt nicht fliegen konnte, ne? Dann hat man zu einem Überfluss dann diese Monate, wo ich zu Hause war, habe ich das schon mal drüben gegessen mittags oder so, weil wir waren halt gute Freunde. Das verlangt man also jetzt für das erschossene Kind 200 Mark Verpflegungsgeld im Monat. Also die Eltern... Gab es denn jetzt eine Gerichtsverhandlung schon? Nein, die kommt noch. Die kommt noch. Und ja. Sie ist, wie lautet die Anklage? Ja, Anklage lautet fahrlässige Tötung. Fahrlässige erstmal, Tötung. Ne? Was dann letztendlich draus wird. Du kannst dennoch sehr, sehr gewappnet darüber reden, aber wahrscheinlich hast du so viel darüber schon gesprochen und das ist dir so... Nee, eigentlich gar nicht. Ich nehme eigentlich sehr viel Beruhigungsmittel, sag ich mal so. Weil ansonsten wäre das gar nicht möglich. Ja. Liebe Yvonne, das ist so erschütternd, was du auch gerade erzählt hast. Ich kann dir jetzt gar nicht gerecht werden, weil unsere Sendung gleich zu Ende ist. Ja, ja, ich kann auch dir nur anbieten, dass du gleich nochmal mit meiner Psychologin sprichst. Möchtest du das gerne? Nee, ich habe eine gute Betreuung. Du hast jemanden, ja. Dann muss ich mich jetzt, das ist jetzt sehr brutal, ich muss mich jetzt von dir verabschieden, weil wir gleich vom Sender weggenommen werden. Ich wünsche dir einfach nur sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel Kraft. Mehr kann ich dir nicht wünschen. Alles klar. Auf Wiedersehen, Yvonne. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir 20 Minuten später im Fernsehen, im Radio ganz pünktlich um 1. Tschüss.